Drei Semester lang waren die Hochschulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Die Studierenden saßen zu Hause vor ihrem PC und verfolgten die Online-Lehre. Seit dem letzten Sommersemester ging es wieder zurück in die Hörsäle. Dieses Wintersemester ist nach 2 Jahren wieder ein richtiges Präsenzsemester. Doch damit könnte bald schon wieder Schluss sein, denn die Energiekrise bedroht die Präsenzlehre an den Hochschulen in Schleswig-Holstein. Die Energiekrise trifft auch die CAU. Die muss an allen Ecken und Enden Energie sparen. Deshalb wurde ein Stufenplan ins Leben gerufen. Derzeit befindet sich die Uni in der niedrigsten Stufe, und zwar in der Stufe 1. Das heißt, mindestens 20% der Energie müssen eingespart werden. 4 Stufen gibt es insgesamt. Bei Stufe 4 müssen 59% der Energie eingespart werden. Dann sollen Hörsäle geschlossen und die Betriebszeiten der Bibliotheken eingeschränkt werden. Sprich, es geht bei Stufe 4 zurück zur Online-Lehre. Wenn nicht das Land Schleswig-Holstein schon vorher eingreift und die Studierenden schon eher zurück vor die PCs schickt. Guido Wendt ist Staatssekretär im schleswig-holsteinischen Bildungsministerium. Er spricht bei der Durchsetzung eines Präsenzsemesters von einem Kraftakt. Zunächst mal war es ja wichtig, die Hochschulen in den Kundenkreis der sogenannten geschützten Kunden zu bringen. Das war gar keine einfache Angelegenheit, weil die Bundesnetzagentur zunächst andere Pläne hatte. Aber ein Zusammenschluss aller Länder an der Stelle hat dann dazu geführt, dass der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, doch noch einmal die Richtung geändert hat und die Hochschulen jetzt auch geschützte Kunden sind. Das ist ganz wichtig, denn ansonsten wäre ein Präsenzsemester überhaupt gar nicht möglich. Die Hochschulen können aber die gestiegenen Betriebskosten nicht alleine tragen. Deswegen braucht es Unterstützung vom Land Schleswig-Holstein. Dazu nochmal Guido Wendt. Da haben wir erste Erfolge erzielt. Wir haben eine feste Vereinbarung mit dem Finanzministerium treffen können, dass wir eine Entlastung der Haushalte hinbekommen. Und das alles gemeinsam war schon nicht so ganz ohne, es muss nur noch alles glatt gehen. Und das ist der große Knackpunkt. Falls die Energiepreise im Winter ins Unermessliche steigen, müssen die Hochschulen wohl wieder ins Online-Semester. Ein klarer Gegner davon ist Matthias Anbuhl. Er ist Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks in Berlin. Unter dem Dach des Verbands sind alle 57 deutschen Studierendenwerke organisiert. Anbuhl betont, dass die Studierenden aufgrund der Corona-Krise schon jetzt auf dem Zahnfleisch gehen. Vielfach gab es soziale Isolation und jetzt kommt schon die nächste existenzielle Krise. Er fordert, dass die Präsenzlehre an den Hochschulen wieder etabliert wird. Hochschule ist ein sozialer Ort und der Campus ist ein sozialer Ort und das brauchen die Studierenden auch und Lehre braucht auch den Austausch. Deswegen ist es wichtig, dass wir eigentlich jetzt nicht von einem Corona-Lockdown in einen Energie-Lockdown gehen. Aber das ist eben wichtig, dass wir sagen, wir fahren nicht die 400 Hochschulen in Deutschland runter und schicken 2,9 Millionen Studierende ins Homeoffice, wo sie dann heizen, Strom verbrauchen. Und das wird aber nur gehen, diesen Energie-Lockdown zu verhindern, wenn die Hochschulen und wenn die Studierendenwerke eine bessere Förderung bekommen, wenn eigentlich die steigenden Energiepreise auch abgefedert werden durch eine öffentliche Förderung, damit wir sagen können, die Hochschulen bleiben offen. Das sieht der Aster der Uni Kiel genauso. Zwar sieht es derzeit nach Präsenzlehre aus, doch dabei müsse es auch bleiben, so Aster-Vorständin Stella Thomsen. Wir sehen das in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite haben wir Corona. Da sehen wir ein, dass Online-Uni einfach dann kein Ausweg, also das so der letzte Weg ist und dass wir es machen müssen. Auf der anderen Seite haben wir halt die Energiekrise und da sehen wir nicht ein, dass das eben auf den Rücken der Studierendenschaft ausgetragen wird und die Studierenden dann eben zu Hause dafür zahlen müssen. Bis jetzt ist auch der Staatssekretär Guido Wendt noch zuversichtlich, was die Präsenzlehre im kommenden Wintersemester angeht. Sollten keine ganz großen dramatischen Dinge passieren, müsste eigentlich alles glatt gehen und die Präsenzlehre ist für das gesamte Semester gesichert. Aber wir lernen das ja jeden Tag. Man wacht morgens auf und hat wieder eine neue Situation, die neu bewertet werden muss. Aber ich gehe davon aus, dass es klappen wird. Zurzeit sieht es also für den Winter nach einem Präsenzsemester aus, aber das könnte sich auch schnell ändern, falls die Energiepreise steigen.